sind die wunderbaren Hurts in 1 Live Plan B mit Wonderful Life. Werbung im Netz. Meistens ist sie bunt, ziemlich hässlich und vor allem extrem nervig. Also Pop-Ups, die stehen auf meiner persönlichen Hassliste sehr weit oben. Und ich frage mich auch immer, wer da überhaupt draufklickt. 4 Jungs aus Düsseldorf scheint es ähnlich wie mir zu geben. Die haben sich jetzt einen neuen Weg überlegt, wie Webseiten ohne nervige Anzeigen Werbung machen können. Und das auch nur bei Leuten, für die die Seiten interessant sind. Und dann soll man als User auch noch mit dem Konzept Geld verdienen können. Also klingt für mich erstmal sehr verlockend. 1 Live Plan B-Reporter Sebastian Sonntag, wie soll es denn konkret funktionieren? Ja, die Idee ist im Prinzip ganz einfach. Du meldest dich auf der Seite kostenlos an. Die heißt übrigens genau wie die Firma Wystock. Bei der Anmeldung gibst du Interessensgebiete an, aus denen du Seiten vorgestellt bekommen willst. Und dann bekommst du einen Link. Den stellst du als Startseite in deinem Internetbrowser ein. So bekommst du jedes Mal, wenn du deinen Browser startest, eine neue Seite angezeigt, die zu deinen Interessen passt. Mhm. Dass du dann dafür auch noch Geld bekommst, lag für Geschäftsführer Hajo Rappa auf der Hand. Der Ansatz ist, dass wir es versuchen wollen, diese ganzen Werbeumsätze, für die der User im Internet verantwortlich ist, weil er eben den Traffic bringt, ihm auch zumindest einen kleinen Teil davon zurückzuerstatten. Das heißt, bei uns wird es so sein, dass der User in dem Moment, wo eine Seite aufgerufen wird, für die ein Webseitenbetreiber was gezahlt hat, er die Hälfte dieser Umsätze ausgezahlt kriegt. Das heißt, die wird auf seinem Wystock-Konto gutgeschrieben. Ja, und ein Webseitenbetreiber wird in der Regel pro Seitenaufruf so dann um die 5 Cent zahlen. Sprich, ich bekomme als User 2,5 Cent pro Seite. Mhm. Damit die ganz Schlauen dann aber nicht den ganzen Tag ihren Browser auf und zu machen. Klick, klick, klick. Genau, um sich damit vielleicht ihren nächsten Urlaub zu finanzieren, kann man pro Monat nicht mehr als 10 Euro verdienen. Mit den 10 Euro hättest du aber dann zum Beispiel die Kosten für deine Internet-Flatrate wieder raus. Stimmt. Und du tust dabei noch was Gutes, denn ein Teil der Einnahmen wird auch noch für einen guten Zweck gespendet. Aber das machen ja mittlerweile viele Firmen, weil es gut fürs Image ist. Also ich bekomme als User die Hälfte der Einnahmen. Und dann wird noch ein Teil gespendet. Die Macher von Wystock wollen ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, oder? Ja, klar. Es bleibt ja auch noch knapp die Hälfte der Einnahmen übrig. Bei der Idee zu Wystock war aber, glaube ich, schon so ein bisschen Idealismus mit dabei. Es ist so, ich bin selber halt von Anfang an Internet-User und eigentlich tritt bis heute noch dieses universale Problem auf, irgendwie aus den Millionen von Internetseiten die richtige zu finden, die einem gefällt und die einen interessiert. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Internetseitenbetreiber umgekehrt aus den Millionen von Usern auch den richtigen finden müssen, der zu ihrer Internetseite passt. Ja, und diese zweite Erkenntnis ist ihm gekommen, als er in seiner Multimedia-Agentur selbst Webseitenbetreiber betreut hat. Um zu versuchen, das Problem zu lösen, hat er dann die Multimedia-Agentur zugemacht, sich mit 3 anderen zusammengetan und Wystock gegründet. Also die Idee ist zumindest jetzt für mich so sehr attraktiv. Ich bekomme Webseiten angezeigt, die mich im Zweifel interessieren. Ich bekomme sogar Geld dafür. Aber besteht jetzt nicht die Gefahr, dass Webseiten wie Facebook, die sehr viel über mich wissen, es einfach nachmachen? Ja, für Facebook oder auch für Google zum Beispiel, die ja doch auch einiges über ihre Nutzer wissen und immerhin Weltmarktführer im Bereich Internetwerbung sind, ist das sicherlich interessant, das Konzept. Deshalb haben die Macher von Wystock sich ihr Konzept auch gleich mal weltweit patentieren lassen. Mhm. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass da die Großen mal anklopfen, wenn die Idee dann funktioniert. Aber noch ist die Seite in der Beta-Phase, funktioniert aber schon vollständig, nur dass es noch keine Kohle für Surfen gibt. Das sollte sich aber auch spätestens in einem Monat ändern. 1 Live Plan B-Reporter Sebastian Sonntag über die Webseite Wystock, mit der man jedes Mal, wenn man seinen Browser startet, eine Webseite aus seinem Interesse Gebiet angezeigt bekommt und damit demnächst dann auch ein paar Cent verdienen kann.